Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Reisebüro und Hotel. 1. Wozu dient eine Flughafen-Checkliste? Eine Checkliste ermöglicht es sicherzugehen, dass man beim Packen und den Reisevorbereitungen an alles gedacht hat. Passagiere kontrollieren nochmal, ob der Reisepass noch gültig ist. Es gibt auch eine Packliste für den Koffer, wobei man sich fragt, was man für die ganze Reise braucht. Der Transport von Flüssigkeiten im Handgepäck ist nur sehr eingeschränkt erlaubt und die Wertsachen gehören während einer Flugreise ins Handgepäck. Kofferpacken ist eine Kunst. Man sollte beispielsweise Jeans und Schuhe zuerst einpacken, da diese am schwersten sind und den meisten Raum beanspruchen. Die anderen Kleidungsstücke und die Accessoires können die verbleibenden Hohlräume des Koffers füllen. 2. Wem ist es empfohlen, ein Auto zu mieten? Geschäftsleute, die eine Dienstreise in eine fremde Stadt oder im Ausland machen, mieten häufig am Zielort, gleich am Flughafen, ein Auto. Mit dem Mietwagen können sie dann bequem zu ihrem Geschäftstermin fahren. Aber auch Urlauber, die mit dem Flieger auf eine exotische Insel fliegen, sollten sich überlegen, ein Auto zu mieten, wenn sie zur Erkundung des Urlaubsortes große Entfernungen zurücklegen müssen. Neuerdings kann man auch in Großstädten im Nahverkehr einen Wagen mieten, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Fahrer bezahlen pro Minute und brauchen sich über Parkplatzprobleme keine Gedanken zu machen. Solche Mietwagen parken nämlich überall kostenlos in der Stadt. 3. Wie betrügen Reiseveranstalter ihre Kunden mit falschen Versprechungen? Formulierungen und Fotos in Reiseprospekten entsprechen häufig nicht der Wahrheit. Wer schon mal Ärger mit Reiseveranstaltern hatte, weiß genau, dass der schöne Schein häufig trügt. Statt Meeresblick hat man eine Baustelle vor dem Hotel oder der Strand ist weit weg und schmutzig. Daher müssen Reisende die Reiseprospekte richtig verstehen können. Die Formulierung verkehrsgünstige Lage bedeutet oft nur, dass das Hotel an einer Hauptverkehrsstraße liegt und hinter zweckmäßig eingerichteter Unterkunft verbirgt sich ein Zimmer ohne Komfort. Kein Wunder, dass enttäuschte Urlauber nach der Urlaubszeit ihr Geld zurückbekommen wollen, denn ihre Traumreise ist zum Albtraum geworden. 4. Wie funktioniert eine telefonische Zimmerreservierung im Hotel? Man sucht die Website des Hotels auf oder studiert den Prospekt des Reisebüros. Am einfachsten geht die Buchung übers Internet. Wenn man aber zusätzliche Fragen hat, ruft man an der Rezeption an und fragt, ob das Hotel im gewünschten Zeitraum noch etwas frei hat. Wichtig ist dabei, An- und Abreisedatum sowie die Zahl der Gäste anzugeben. Gibt es mehrere freie Zimmer, kann man sich von der Hotelangestellten zu der Ausstattung der Räume beraten lassen. Reist man mit Kindern unter 6 Jahren, fragt man oft nach einem Beistellbett und ob sie Ermäßigung erhalten. Der Hotelgast kann zwischen Halb- und Vollpension wählen und informiert sich eventuell über die Reiserücktrittsversicherung. 5. Was bietet der Dorftourismus den Urlaubern? Dorftourismus, das heißt der Urlaub auf dem Bauernhof oder in einem kleinen Dorf, ist ein touristisches Angebot im ländlichen Raum, welches Aufenthalte in der Nähe eines Agrarbetriebs umfasst. Grundgedanke ist die Nähe zur Gastfamilie, die dem Urlauber persönlichen Kontakt und Einblick in den Alltag des Landlebens gibt. Unterkunft und Aktivitäten werden von Landwirten organisiert. Der Dorftourismus hat einen intensiven Erlebnischarakter, besonders für Familien mit Kleinkindern, die in einer Großstadt aufgewachsen sind. Sie bekamen ja noch nie eine Kuh zu sehen und haben keine Ahnung, wie ein Pferdestall aussieht oder wie Gänse gehalten werden.